Brut von Matthias Tschocke. Ein Radiostück für Schauspieler, Musik und Geräusche. Es war einmal ein Mädchen, das konnte so herzerwärmend lachen und strahlen, dass jeder, wenn er es erblickte, sogleich einen Misstritt machte und also hinkend vom Ort des Geschehens schlich. Dieses Mädchen, das ich von nun an eine blühende junge Frau nennen will, um anstelle von SC schreiben zu können, lebte so hin. Wo sie auftrat, selbst in freier Natur, sank man ihr zu Füßen, glänzte ihr die Schuhe mit seinen eigenen Haaren und hoffte, sie würde einem den Nacken streicheln. Ekelhaft. Man hoffte, sie würde einem den Nacken streicheln. Wo sie auftrat, die Blüte, wurden die Umstehenden blass, sanken hin. Herr Slob, ich will diese Geschichte nicht haben. Damit auch wirklich jeder sieht, wie ausweglos ihr Schicksal ist, nenne ich sie Anna. Von vorne wie von hinten, Anna. Unausweichlich, Anna. Anna. Von vorne wie von hinten schön, bezaubernd, betörend, berückend. Das ist doch belämmert. Verstehen Sie denn nicht? Ich will diese Geschichte nicht haben. Nehmen Sie mich doch ernst. Anna war zu all dem kristallgescheit. Alles fiel ihr leicht. Sie konnte tanzen, ohne es gelernt zu haben. Sie konnte Zähne ziehen, kochen, Häuser sprengen, Banken überfallen, Französisch und eben lachen. Einfach liebenswert. Wie Luft. Vielleicht atmete sie nicht einmal. Vielleicht ist sie sogar Luft. Zumindest wird sie gewiss etwas schwach sein auf der Lunge, tuberkulös. Sowas Wächsernes, Zerbrechliches. Wird bestimmt schwindsüchtig sein, asthmatisch. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie gut ich atmen kann. Hier, die bildhübschen Locken, die Ihnen so gut gefallen, die können Sie schon mal behalten. Zaubernden Kleider gleich dazu. Bitte. Anna. Geben Sie mir Ihr Hemd und Ihre Hosen. Schnell. Machen Sie keinen Blödsinn. Sie sehen fürchterlich aus. So kahl. Hosen her. Hören Sie auf. Was fällt Ihnen ein? Das passt überhaupt nicht zu Ihnen. Steht Ihnen nicht. Macht Sie bloß hart. Sie sehen ja aus wie ein Kerl, Anna. Genau. Genau das will ich auch. Und mein Name ist nicht Anna, sondern Sascha Selkirk. Und ich ziehe die Männer nicht an wie die Fliegen, sondern ich bin selbst ein Mann. Matrose. Bei der blutigen Freibeuterin Nunez. Kapitän. Selkirk. Und als erstes werde ich sie wohl mal ein wenig niederschlagen. Und sie als Gefangenen mit in unser Basislager schleppen, in die karibischen Sümpfe. Sie, Maestro. Denn sie werden uns bestimmt viel Lösegeld einbringen. Und wehe Ihnen, wenn Sie jemandem verraten, dass ich eine Frau bin. Ich stech sicher. Machen Sie sich nicht lächerlich. Geben Sie mir meine Sachen zurück und seien Sie vernünftig. Ich bitte. Selkirk, niederschlagen. Jörg schlägt ihn nieder. Nacht. Vollmond. Slob wälzt sich. Stöhnt. Schwitzt in Strömen. Schlägt rasend Mücken tot. Anna, warum tun Sie das? Warum? Hier plötzlich im Käfig. Selkirk? Also, der blinde Steuermann und sein Assistent Kage. Wissen Sie, Kage, Sie können auch hier ein guter Mann sein. Überall. Eine Frage der Einstellung. Die brauchen nicht nur Übung, die brauchen auch Bewusstsein. Natürlich ist es einfacher, Steuermann zu lernen, draußen auf dem Meer. Aber auf keinen Fall ist es Bedingung. Alles, was ich mir mühsam angeeignet habe, das kann ich jetzt hier nicht mehr brauchen. Das kann ich nicht mehr anwenden, weil es mich hier nicht braucht, an Land. Trotzdem bin ich, was ich bin. Warum? Gucke! Da! Schauen Sie! Das dumme Vieh folgt unserer Spur mehr mit der Nase am Boden. Es läuft jede Kurve nicht gehen nach. Anstatt dass es aufschaut und uns sieht. Immer mit der Nase am Boden. So ein dummes Vieh. Sagen Sie nicht immer, schauen Sie, Kogge. Ich sehe nichts. Eigenartige Stimmung. Nichts. Nichts. Kein Laut. Ab und zu eine blutsaugende Mücke. Sonst absolut nichts. Keine Lust. Es berührt sich nichts. Susanna Nunez, Kapitän. Sie wissen, dass ich bis zu einem gewissen Punkt mit meinen Kollegen übereinstimme. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich mit Ihnen unterhalten habe. Aber nicht in der Form. Ich finde, so können wir nicht miteinander reden. Es sind doch nicht alle. Beispielsweise ich sehe es überhaupt nicht in dieser ultimativen Art. Vielmehr meine ich, wie sagen wir. Alwachs! Ja. Lern erst mal dein Gesicht verziehen. Bist du erschreckt oder schläfrig oder hämisch oder gehetzt oder betrübt? Zeig, was du fühlst. So kann man niemanden ankündigen. Keine Haltung in der Stimme. Kapitän, wir verlangen eine Unterredung. 7 Schritte Abstand, wenn überhaupt. Machen Sie sich nicht lächerlich, das hier ist nicht die Marine. Wir sind Piraten und sitzen seit Wochen in den karibischen Sümpfen. Das Schiff verdorrt, die Fugen klappen auf, der Teer läuft dazwischen raus. Das Meer in weiter Ferne und Sie legen hier rum wie eine rheumatische Landwirtin. Ich spreche nicht für mich allein. Wir verlangen Abbruch dieses Lagers, Ausarbeitung eines Plans, Überholen des Schiffs, Auslaufen zu einer neuen Prise. Haben Sie sich das vorher aufgeschrieben? Sie sprechen gut. Haben Sie überhaupt zugehört? Doch, doch, vielen Dank. Wir wollen weg hier. Wir sind keine Bauern oder Jäger. Das ist kein Ort. Das ist ein Ort, der mir gefällt. Die Tauben sind zurzeit so fett, dass sie zerplatzen, wenn sie abgeschossen vom Himmel zur Erde fallen. Was wollen Sie mehr? Er möchte ausdrücken, dass der Mensch nicht von Brot allein in der Richtung. Verstehen Sie, sicher, leben können wir. Doch die Besatzung sucht nach einem Sinn. Wenn ich dich da richtig interpretiere, Matrose Selkirk. Mir ist nicht bekannt, dass wir uns duzen. Und ich erkläre mich lieber selber. Das für eine mögliche Zukunft. Kapitän, ich habe zuverlässige Nachricht, dass vor Laspin eine neue, stark befahrene Handelsroute durchführt. In dieser Hinsicht kann ich Selkirk absolut. Du weißt, auf meine Navigation und Hinweise konntest du bislang zuverlässig. Immer, ausnahmslos, bauen, bestätigen und unterstützen. Immer mit der Mode. Wie? Heute Laspin, morgen Faduma, übermorgen weiß nicht wo, Mittelmaß. Dieses stetige Bedürfnis nach Veränderung. Ich kann diese Drecktaube nicht mehr sehen. Tauben, genau. Dann halt Geier, die sind auch fett. Noch vertrag ich auch nicht mehr seit gestern. Ab nach langem ein Wildschwein aufgebracht. Ui, konnte ich sehen, bin ja nah genug rangeschlichen. Im Gegenwind, ich schieße, Kopfschuss. Da kriechen aus dem Bauch 4 verschreckte Geier, Mistviecher. Widerwärtig. Schluss. Das ist keine Gegend hier. Das ist... Sag schon. Na? Dichter. Fällt dir ein, was das hier ist? Wer hat ihn da eigentlich reingesperrt? Er muss die Ringe ausfüllen. Ach, stimmt. Warum machst du also kein Marzipan? Rumlungern, nach Worten suchen, anstatt zu kochen. Keine Lust. Wie soll er denn jemals die Ringe ausfüllen? Sein Problem. Oh, lassen Sie sich nicht ablenken, Kafflisch. Wir verlangen bis morgen Abend eine Antwort. Sie verlangen das. Lassen Sie die anderen Herren aus dem Spiel. Ihnen werde ich die Antwort geben morgen Abend. Aber erst nach der Orchesterprobe. Kaffelisch und Glaser braucht nicht zu kommen. Wir werden hier sein. Guten Abend. Kaffelisch, Glaser, wir gehen. Es ist schwierig mit Ihnen. Ich habe Ihnen gesagt, das geht nicht so fordernd. Was haben die zu fordern? Sie machen sich lächerlich, sage ich. Nur der Unmut, der ist natürlich da. Wir sollten darüber reden. Ich brauche dich nicht, Zwerglein. Ich bin in der Nähe, falls was ist. Ich weiß. Kaffelisch macht ein so unwirsches Gesicht. Ich hätte ihn küssen mögen. Dichter. Hörst du? Das geht schlecht aus, Tristana. Lassen Sie mich bitte raus. Ich bin der Erste, der zermalmt wird. Diese verstunkene, verseuchte Gegend. Die Tatenlosigkeit, dann die Sehnsucht. Meuterei. Spannen Sie Ihre Mannschaft nicht zu lang auf die Folter. Es geschieht ein Unglück. Mannschaft? Ekelhaft. Komm, Misswort. Nie übertreiben, Schmiranten. Die tun niemandem was. Auf Sie können die noch Eindruck machen. Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Ich beschwöre Sie, beharren Sie nicht auf diesem versumpften Rest eines Weltmeeres. Die Seefahrt findet längst woanders statt. Das Meer wird wiederkommen. Ich kann nicht das halbe Leben damit vertun, Herrschaften und Launen hinterher zu rennen. Ich bin Tristana Nunez, solange ich will und wo ich will. Das ist keine Welt, wo das Meer nicht Meer ist und der Pirat nicht Pirat. Worauf soll ich denn da noch bauen? Lassen Sie mich raus, ich flehe Sie an. Lassen Sie mich laufen, ich habe mit all dem nichts zu tun. Ich fing einmal einen Schauspieler, der hat auch immer mit dem Backen gezittert und den Po zusammengekniffen beim Sprechen. Und, was geschah mit ihm? Den? Damals röstete man. Wir rieben die Füße mit Fett ein und legten ihn ans Feuer. Der hatte ganz zarte Füße, wie ein Mädchen. Das war Kinderei. Wozu röstet man Schauspielerfüße, frage ich Sie. Er konnte mit den Nasenflügeln beben. Ich bin Poet. Ich bin zufällig hier reingeraten. Ich gehöre nicht in so einen lächerlichen Käfig. Ebenso wenig wie eine Schwalbe. Der ist nicht lächerlich. Ein Mastkäfig aus Algerien. Wollen Sie mich mästen? Ich muss die Gefangenen lieben, wenn sie dick sind, wenn sie die vorgegebenen Maße haben, wenn ihre Gelenke die Ringe füllen. Dazu ist dieser Mastkäfig hier. Dazu bin ich hier. Eigenartig, diese Regeln. Manchmal frage ich mich, ob vielleicht... Es ist doch so. Wir wollen alle große Piraten sein. Ich nicht. Wir, sage ich. Und stellen uns Herrlichkeiten vor. Aufstehen, wann es uns beliebt. Küsse von glühendem Erz. Junge Schweine in Kokosmilch. Der eine möchte ritterlich kämpfen. Der andere satanisch. Du solltest wirklich auf Selkirk hören. Mach ihn nicht rasend. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, der reibungslos funktionieren müsste bis ins Detail. Wovon es einige gibt, selbstverständlich wie immer. Bei solch heiklen Geschichten. Das Schiff können wir auf Rollen. Bäume gibt's genug. Über den Sumpf schieben. Auf Ästen mit viel Laub, die am verdrießlichen Überfluss vorhanden sind, wie Hallwachs immer sagt, das nebenbei. Woraus wir eine Art Straße bauen können. Schweine werden davor gespannt, das müsste gehen. Am Wasser angelangt werden die Schweine geschlachtet, eingepökelt und verladen. Du betonst falsch, Glaser. Immer wenn du besonders genau sein willst, bist du besonders unglaubwürdig. So einen nimmt man nichts ab. Nunez! Ich habe deine steten, vermessen und passenden Zurechtweisungen meiner Person in derart überschwänglichem Maße satt, meine Dame, dass ich dir androhen muss, Kapitän Nunez, diese nichtswürdige Lungerei in einer Weise zu kämpfen, wie du sie, wie ich. Merkst du denn nicht, Sascha Selkirk ist nur die Spitze? Aus den Fugen, aus den Fugen. Aus den Fugen. Aus den... Hallwachs! Du stehst wieder in der Ecke wie die heilige Bekümmernis. Was ist denn? Mir scheint, nichts läuft zusammen. Alles treibt auseinander. Die Herren und Damen scheinen sich zu entfernen, innerlich. Ist das alles? Aus den Fugen? Das ist nicht neu. Du begreifst überhaupt nichts. Ja. Sie sind dazu da zu begreifen, nicht? Ich bin mir ausführendes Organ, wie man so schön sagt. Oder? Kann ausführen. Sehr zur Zufriedenheit. Es gibt nichts auszuführen. Oder doch? Stopf ihn. Einer muss es ja tun. Bitte nicht. Bitte. Bitte. Neulich mal Gedanken gemacht zu euch beiden. Wie kommt es eigentlich, dass du nur Gehilfe bist? In Wahrheit machst du doch alles allein. Arthur ist blind. Du musst ihm jede Kleinigkeit anzeigen. Ja, und wenn wir eine Prise machen, kriegst du dennoch nur einen halben Anteil? Ja, und er kriegt zwei. Das ist doch seltsam. Ja, ich meine bloß, ohne dich geht doch gar nichts. Ach so. Das glaube ich nicht. Schau. Im Moment führst du doch das Steuer. Absolut selbstständig. Aber ich bin kein Steuermann. Können tust du es oder nicht? Ich weiß nicht. Ich möchte mich da nicht reinhängen. Überleg doch. Nur mal rein theoretisch. Du kriegst einen halben Anteil und er kriegt zwei. Weil ich Gehilfe bin. Das ist üblich. Kocke, wer steuert das Schiff? Azor. Du steuerst das Schiff. Du stehst doch hier. Nee, Azor. Ja, vielleicht hast du recht. Ist mir einfach nur so durch den Kopf gegangen. Sag mal, lässt Glaser dich in Frieden? Wie meinen Sie das? Hast du noch nie beobachtet, wie er Sekjak anstarrt? Glaser? Ist schon gut. Ich muss jetzt mal zu Nunez, die kommt nicht weiter. Gib Arthur die Zigarette von mir, wenn er aufwacht. Kommt dein Lied. Glaser, ich weiß. Warum machst du mich jeden Abend darauf aufmerksam? Jeden Abend springst du auf, um mir zu sagen, dass jetzt mein Lied kommt. Mein Lied kommt immer an dieser Stelle. Lass das gefälligst bleiben. Man wird wohl etwas... Verzeihung, es war mir nicht bewusst. Oh, können wir... Wir sind am Ende. Oh. Der Schluss ist jedes Mal etwas verwackelt. Sie haben nach mir verlangt? Ich habe Sie singen gehört. Sie haben eine reine Stimme. Wollen Sie andeuten, ich singe zu hoch? Sie haben einen groben Zug um den Mund. Und doch zart. Fassen Sie mich nicht an. Ich bin nicht zu Ihrer Lust auf dem Schiff. Doch. Den wollte ich schon oft berühren. Das Leder spannt sich geschmeidig um den kleinen, warmen Fuß. Ich bitte Sie, meinen Körper nicht zu besprechen. Es gibt keinen Anlass. Der Fuß betrat schon einen Admiralsnacken. Es ist ein Fuß mehr nicht. Eigenartig, wie wir uns zieren mit unseren Leibern, wie wir sie hüten. Unter dem Fleisch, da muss was verborgen liegen. Mag sein, dass ich etwas überempfindlich bin, aber das sind wir ja wohl alle, überempfindlich. Das kommt vom Leben, das wetzt ab, die Haut wird dünner. Jeder halt auf seine Weise. Mir scheint, ich bin es nicht über die Maße. Doch tritt mir Glaser zu nahe, immer zu nahe an mich ran. Es muss doch zwischen Menschen eine Schamschwelle geben, die man nicht unnötig übertritt. Das scheint mir, hat jeder. Und darüber, das ist privat, das ist intim, das kann man sich nicht jedem gegenüber. Kapitän, ich verbitte mir diese Nähe, wir sind Piraten. Vielleicht ist Glaser kurzsichtig. Was halten Sie davon, dass die drei jeden Abend zur blauen Stunde dasselbe Repertoire spielen müssen? Gut. Warum? Tröstlich. Wiederholungen sind tröstlich. Aber immer dasselbe. Der Wind dreht, macht klar. Könnte ich das Ruder auch übernehmen? Sicher. Wozu brauchte Sie dann noch? Ich bin überflüssig, deswegen. Wir alle sind überflüssig, aber bei mir ist es am deutlichsten zu sehen. Da vorne kommt jemand. Wo? Vorne rechts. Kss, kss. Tatsächlich. Hallwachs. Abend. Guten Abend. Der Wind dreht. Was? Kann ich Kogge kurz ausleihen? Er muss mir helfen. Sicher. Hat jemand Glaser gesehen? Ekelhaft, dieses Geläuf heute Abend. Unruhe. Wahrscheinlich, weil der Wind dreht. Schau mal. Schau dir das an. Unglaublich. Wie das leuchtet. Jetzt. Oh. Superbe. Azor, hast du das gesehen? Ungeheuer. Ich sehe nicht. Was meinst du? Wo fahren wir hin, Zwerglein? Tristan und Nunes, sie haben mir noch nie verraten, wo wir hinfahren. Und jedes Mal hat es sich gelohnt. Ich frage mich das schon lange nicht mehr. Und wenn ich dir sage, dass ich es überhaupt nicht weiß, einfach nicht? Kapitän, das geht vorüber. Sie sollten vielleicht nicht so laut zugeben, dass Sie selber nicht weiter wissen. Mir können Sie es ja sagen, sicher. Mich kann das nicht verunsichern. Aber da gibt's Kogges an Bord und Kaflis. Die würden erschrecken. Und dann gibt's andere. Die denken sich sofort Lösungen aus. Ich hab's noch nie gewusst. Das glaube ich Ihnen nicht. Mach die Augen zu. Harte Augen. Gute Nacht, Zwerglein. Du hast die Welt im Griff. Geh schlafen. Vielleicht kommt ein Sturm auf, da braucht's dich. Wir fahren im Kreis. Ich habe mit Nunes gesprochen. Sie gibt es zu. Und? Nichts. Ich verstehe das nicht. Die Handelsroute verläuft weiter südlich. Das ist kein Geheimnis. Weißt du zuverlässig, wo diese neue Route durchgeht? Das weiß jeder. Vielleicht musst du mal mit Nunes reden. Möglicherweise will sie pausieren. Die Mannschaft wäre froh um eine Idee. Ich habe zufällig von Kogge gehört, dass Azor keine Ahnung hat, wo wir sind. Kogge kann solche Ungewissheit natürlich schwer ertragen. Er ist jung. Der Kirk hat auch Probleme mit Nunes. Anderer Art. Sie stellt ihm nach. Ganz bestimmt nicht. Habe ich mich getäuscht? Mag sein. Kaflisch jedenfalls ist grundsätzlich interessiert an neuen Gewürzen. Den Dichter sollten wir auch endlich loskriegen. Ich habe keinen Plan. Was ich weiß, kann jeder andere auch wissen. Immer Pläne, Pläne, Pläne, Pläne. Bin ich eine Maschine? Ich glaube, wir sind im Kreis gefahren. Weiß es jemand? Ich weiß es ja selber nicht. Deine schöne Musik. Kann wahrscheinlich nicht mal dir sagen, dass es mir ein Rätsel ist, weswegen wir herumfahren. Um den Wind auszunutzen. Genau. Genau. Ich hab's vergessen. Schauen Sie. Nach meinen Berechnungen sind wir im Kreis gefahren. Kennen Sie die Sterne? Warum treten Sie mir immer so nach? Unmöglich. Entschuldigen Sie. Was, wenn ich recht habe mit meiner Feststellung? Würden Sie daraus für Konsequenzen ziehen, Selke? Keine. Ich bin zum Ändern hier nicht zum Denken. Geben Sie sich doch nicht immer so hart und abweisend. Sie sind gar nicht so... Ich beobachte Sie, wenn Sie singen oder wenn Sie sich alleine wehnen, hinten. Sie denken viel. Verwechseln Sie nicht unsere Musik mit unserem Leben und schleichen Sie mir nicht nach. Ich schleiche Ihnen nicht nach. Bitte bleiben Sie mich beschäftigt. Hier, bitte. Hier, fühlen Sie. Ich habe einen entsetzlich heißen Kopf. Versuchen Sie, sich vorzustellen, wir fahren im Kreis. Was würde das bedeuten? Sie führen einen schönen Namen. Sascha Selkirk. Erinnert mich an etwas. Bitte, Glaser, was wollen Sie? Wenn wir im Kreis fahren, auch gut, dann warten wir wahrscheinlich auf etwas. Ich muss jetzt schlafen. Bitte nicht. Vielleicht ist es der letzte Abend. Sieht nach Sturm aus. Ich habe noch nie die Hand eines jungen Mannes. Ich fürchte, Tristan an Inez täuscht sich und uns. Meine Pläne hört sie sich an, befürwortet sie ohne Einwände. Dennoch führt sie keinen aus. Und einen eigenen legt sie nicht vor. So viel ich weiß, hat sie das immer so gemacht. Ach, ich war zum fünften Mal mit ihr. So war sie nie. Vielleicht ist sie verliebt. Und Sie, Sascha, haben Sie bemerkt, wie sie die Augen auf ihn ruhen lässt? Ich kenne die Frauen. Hab viele gehabt. Und sie haben mich immer so angesehen, mit diesem langen, ruhigen Blick. Männer gucken schnell und hart. Kalt wie Sie. Herr Glaser, ich glaube wirklich, Sie haben Fieber. Wird Ihnen gewiss merkwürdig vorkommen. Doch haben wir alle unsere Wunderlichkeiten, Verschrobenheiten, mögen Sie es nennen. Sie werden denken, ich sei eine Art Kauz, zu Recht möglicherweise, wenn ich Sie anhalte, Ihren Schuh küssen zu dürfen. Dass meine Finger zittern dabei, tut nichts zur Sache, nichts Sexuelles soll angedeutet werden. Kennen Sie mich nicht hier. Jeder wird Ihnen bestätigen, dass... Eigenartig. Schlafen Sie wohl. Selkirk? Kapitän! Sofort die scharfe Stimme. Warum bitte benennen Sie dauernd meine Haut, meine Haare, meine Glieder, meine Augen, meine Stimme? Bitte! Das tut nichts zur Sache. Hat Ihnen Glaser eben erzählt, dass wir im Kreis fahren? Das interessiert mich nicht. Sie fühlen sich sehr erhaben, halten überall vornehm Distanz. Selkirk, das hat Sie zu interessieren. Sie werden von mir zum Narren gehalten und ich verlange von Ihnen, dass Sie sich dazu stellen. Wenn es Ihnen Genuss bereitet, uns zum Narren zu halten, werde ich den Genuss nicht noch versüßen durch mein Aufgebrachtsein. Ihre Haut... scheint ganz durchsichtig, wenn sie sich erregen. Hat Ihnen Glaser auch erzählt, dass Ihr Name an etwas erinnert? Er hat etwas angedeutet. Ich bitte Sie, sich nicht weiter mit mir zu befassen. Mir fehlt sonst der nötige Schlaf. Sie sind doch schön genug. Was wollen Sie noch viel schlafen? Es ist Ihnen vielleicht bekannt, dass Schiffe nicht mit Schönheit geändert werden, sondern mit Muskelkraft und Energie. Und die hole ich mir im Schlaf. Es käme auf einen Versuch an. Bitte, Kapitän, mich zurückziehen zu dürfen. Es ist wahrscheinlich besser. Ja. Kapitän, haben Sie Glaser gesehen? Weißt du, dass wir im Kreis fahren? Mais non. Was hältst du davon? Raffiniert. Entschuldigung. Oh, mach nichts. Ist doch kein Geheimnis. Hier wächst doch jeder. Es... ja. Oh, sei doch nicht so verdreht. Kann doch passieren. An was denkst du dabei? Weiß nicht. Nix. Ich schaue übers Meer. Und sehnst dich? Wonach? Mir fällt nichts ein. So Hände wie du, die gefallen mir. Aber die fallen mir nicht ein, wenn ich übers Meer schaue. Nichts halt. Meine Hände haben damit wohl wenig zu tun. Ich meine nur, so Hände hätte ich gern. Zum Beispiel. Das meine ich als Beispiel, was mir so gefällt. Bist du tatsächlich so stumpfsinnig oder willst du dich mit mir schlagen? Warum? Widerwärtigen Anspielungen. Ich denke halt so Verschiedenes. Eine Art Philosophie. Auch übers Leuchten vorhin oder über Azor. Ich bin nicht stumm, während ich still bin. Und warum küsst du nicht meine Hände? Hä? Wenn sie dir doch so gefallen. Los. Du bist beschränkt. Los, küss mich. Du sollst mich küssen, na? Schwein! Ach, bist du denn blöd oder was, wie ich das hasse? Wenn ich weiß, was Philosophie ist. Ja, ist ekelhaft. Was ist? Nichts. Gute Nacht. Selkirk, haben Sie Schmerzen? Nichts. Es hat mir kurz die Luft abgestellt. Auf dem Meer? Das ist mir noch nie passiert. Mir geschieht eigentlich auch nichts. Grundsätzlich nichts. Ich habe noch nie überhaupt irgendwas erlebt. Gar nichts. Das verblüfft nun selbst mich. Wie? Noch nie was erlebt? Das verstehe ich nicht. Gerade Sie werden es verstehen. Sie erleben ja auch nichts. Halten sich aus allem raus. Sehen nichts, spüren nichts. Es tut mir leid, Herr Selkirk. Ich sehe die Sache nicht ganz so. Verstehe mit anderen Worten nicht, wovon Sie reden. Sind wir nicht Piraten? Ich merke nichts. Wenn ich an ihm den Kopf abschlage, spüre ich nichts. Ich ärgere mich höchstens über seine weit aufgerissenen Augen, über seinen Entsetzen. Als ob er was Grandioses erlebe. So guckt er mich an. Ich schlage ihm den Kopf ab und ärgere mich über den Dreck und das laute Zucken, über den Gestank und den schlüpfrigen Boden. Alle erleben, nur ich nicht. Ihre Stimme beschäftigt mich. Sie sind ein eiskalter Beobachter und blind. Onkel Kurt mütterlicherseits. Sie sind das Biederste, was mir je über den Weg gelaufen ist. Das unerschütterlichste, flachste, eingleisigste, das... Und nennen sich Pirat. So wie Sie sind. Können Sie doch gleich auf die Ofenbank steigen und vom Wetter reden. Sie erstaunen mich. Mit Ihrer Gelassenheit können Sie mich nicht beeindrucken. Ich finde Sie nur ekelhaft. Sie haben nie was erlebt, nie, gar nichts. Und glauben, weil Ihnen die Augen ausgestochen wurden, hätten Sie das Recht, sich rauszuhalten. Sie wurden nie betroffen, erschüttert, umgekrempelt. Ihnen sind nie über Nacht die Haare weiß geworden. Nichts, nichts haben sie erlebt. Seien Sie nicht so entsetzlich ruhig. Sie ansatzweise. Es gibt keinen Grund. Lassen Sie es gut sein. Sie zittern ja. Fassen Sie mich nicht an. Ich zittere, wenn es mir passt. Es ist etwas viel. Ich muss nachdenken. Das ist interessant, was Sie da sagen. Ich lasse mir von keinem Onkel meine Gedanken als interessant vereinnahmen. Sie verstehen mich nicht. Sie nicht. Vielleicht kann man nicht ausziehen, das Fürchten zu lernen. Man muss sich einfach fürchten. Hierdurch geht es zu Ihrer Kajüte. Gute Nacht. Verzeihen Sie mir, dass ich mich eben kurz in Sie verliebt habe. Gute Nacht. Frei nach Paul Richter. Gunderoth, der Dichter und Dulder. Voilà, le petit déjeuner. Der graue Morgen schließt der schwarzen Nacht die Augen. Der Griff ruht, der Dichter träumt, in düsterer Schwäche bangen wehrlos seins. Da öffnet leis die Türe sich, im Kerker sucht mit stillem Morgengruß ein Mensch auf. Mit Haar wie nächtlich blauer Himmel und mit Wangen, die wie Rosenblätter, die durchtränkt von Sonnenschein. Einfachen Imbiss tragen seine schlichten Hände. Und schauerbanges Hoffen füllt das Tageherz des Unglückseligen. Mensch, Sie sind ein wahrer Meister. Oui, ein Mensch. Nur feingestimmte Geister können sowas fühlen. Ihre Bewunderung ehrt Sie. Wenn das ist mit dem nächtlich blauen Haar. Das ist dichterische Freiheit. Morgen. Oh, Erfindung. Fisch. Heiß heute. Da wird der Herr Dichter wieder schwitzen. Schau, Kaffisch, wie er mich anstarrt, wie es blitzt aus seinen Augen. Was für ein fremdes Feuer. Mit dem, sehen Sie, Herr Kaffisch, red ich nicht. Ich ignoriere ihn noch nicht mal. Nichts. Sie schwitzen, sie bäumen sich auf. Woher können Sie das alles? Mal sehen, was er tut, wenn ich ihm dieses Strohhelmchen in die Nase stecke. Na? Gilli, gilli, gilli, gilli. Er niest und brüllt und spuckt. Jetzt sagt er nichts mehr, unser grüner Dichter. Versuch du's mal. Gilli, gilli, gilli, gilli. Au! Merde! Er hat mir den Finger abgebissen. Dich werde ich auch noch kriegen, du gefühlloser Fisch. Du Anna, du! Schlag mir den Kopf ab, oder du wirst es büßen. Ich würde Ihnen empfehlen, nicht so viel Aufhebens zu machen. Man stirbt schnell. Rühr mich an. Rühr mich an. Nun, jetzt hat Order gegeben, Sie am Leben zu lassen. Sie bringen noch was ein. Nichts werde ich euch einbringen. Den Strick werde ich euch einbringen. Was tun Sie hier? Lassen Sie ihn in Ruhe. Er ist so eigenartig, überschäumend. Bei Ihrem Anblick? Ohne mich anzublicken. Da verdreht er die Augen vor Anstrengung. Wieder eisig. Sie werden zum Problem auf dem Schiff. Ich will nicht anmaßend sein, aber wir haben das Schiff vor allem auch dank meinem Einsatz in so rascher Zeit flott gekriegt. Eben. Sie sind fehlerfrei. Sie sind erschreckend makellos. Und Sie verwirren die Besatzung. Ich halte mich so gut ich kann von den Kollegen fern. Ich habe Sie beobachtet mit Kogge. Das war ein blöder Zufall. Er hat mich beleidigt. Küssen Sie immer, was Sie beleidigt? Feigling, eiskalter. Damen nicht. Darf ich abtreten? Legen Sie Ihre guten Manieren endlich ab, Sie Hochschüler! Darf ich abtreten? Gar nichts dürfen Sie. Sie glauben, mit uns spielen zu können wie mit Fliegen, denen die Flügel ausgerissen sind. Haben Sie sich die Menschen schon mal anders als durch ein Mikroskop angesehen? Haben Sie jemals eine Frau angefasst? Wissen Sie, dass es da Unterschiede gibt? Sie kitzeln diesem armen Teufel in der Nase und schauen, was er darauf tut. Wissen Sie nicht, was man da fühlt? Wissen Sie nicht, wie es ist, Ihre Wange an eine Wange zu legen, Ihren Mund auf einen Mund? Wollen Sie es ausprobieren? Untersuchen? Wollen Sie es etwa mit diesem tollwütigen Hund hier versuchen? Er wird Ihnen abbeißen, was Sie ihm hinhalten. Oh! Dieser Schweinsnacken wird Sie nicht länger beschäftigen. Der ist hin. In Kürze werden Sie bloß noch seinen Verwesungsgestank feststellen. Den kennen Sie bereits. Der ist bei allen gleich. Sind Sie wahnsinnig? Sie haben ihn... Sie wollten doch Lösegeld. Sie verstehen nichts. Gar nichts. Gehen Sie. Du wirst ihn nicht weiter faszinieren, Meisters Lob. Wer hat das getan? Welcher Unselige? Fass an, ich. Warum denn das? Der war viel wert. Weil mir sein grünes Gesicht missfiel. Los! Ach so. Mir auch. Das stimmt. Wir werden selbstverständlich die Verhandlung so führen, als ob er noch am Leben sei. Vergiss ihn. Das ist nicht gut. Die Mannschaft wird das kaum schlucken. Nicht gut. Ungut. Die einzige kleine Hoffnung der letzten Wochen. Und sie zerstören sie. Zwerglein, überlass das mir. Was an, der muss weg. Sie warten darauf, dass einer kommt und sagt, folgt mir, rudert, hungert, dürstet, kämpft, krepiert. Wer überlebt, kriegt von der Beute, die er macht, ein Häppchen ab. Den Rest nehme ich und laufen jedem Dummkopf nach. Nennen sich Piraten, sind Piraten. Und doch brauchen sie einen, der sie dazu erweckt. Als Seeräuber angemalte Marionetten, die darauf warten, dass sie einer tanzen lässt. Und umgekehrt. Und der sie tanzen lässt, tanzt nach ihnen. Glas hat einen Plan. Tristana, Sie scheinen uns rat- und lustlos zu sein. Da dachten wir, vielleicht sollten wir Ihnen Vorschläge unterbreiten. Du dachtest. Du. Im Gegenteil. Sie wissen, dass Sie in mir ein zuverlässig ausführendes Organ. Unabhängiges Denken ist mir nicht. Ihre Unschlüssigkeit hat mich noch nie beunruhigt, wie Sie wissen. Glaser, ich will deinen Plan nicht hören. Es gut, ich weiß. Hast du deine fehlerfreien Planungen nicht langsam satt? Ihr alle wisst, wozu wir hier sind, was wir wollen, was wir anstellen müssen, um es zu erreichen. Was braucht ihr mich? Was erzählt ihr mir die Pläne? Jeder weiß, wann wo welche Segel gesetzt werden muss, wann Sturm aufkommt, wann Vorräte geladen werden müssen, wie viel... Sperr mich ein, Halbachs. Lass mich nicht verhungern. Selkirk soll mir das Essen täglich bringen. Sperr mich ein. Kapitän, so war das nicht gemeint. Wir wollten Ihnen bloß die Vorbereitung abnehmen, die Organisation. Glaser, das wollten wir doch, sperr oder? Sperr mich ein oder schmeiß dich über Bord! Langsam! Langsam! Ich möchte wenigstens schriftlich, dass ich nicht gemeutert habe. Tristana, Sie sind außer sich. Übergeben Sie mir von mir aus das Schiff. Für eine befristete Zeit in aller Form und ich werde versuchen, mein Bestes zu tun, nicht wahr? Aber nur, wenn es schriftlich vorliegt. Und vor der ganzen Mannschaft. Verstehst du denn nicht? Du musst schon ein wenig meutern, Halbschuh. Du musst mich ein wenig überwinden, damit die Mannschaft dich anerkennt. Zwerglein, eine gewisse Gefährlichkeit musst du dir schon anmaßen. Sperr mich ein. Aber sie geben es mir auf einem Kontrakt. Unter uns. Schriftlich. Und nur für uns zwei. Uns drei. Bitte. Wenn es dir hilft. Freiwillig. Sollte auch noch rein. Jetzt reicht's. Glaser ist doch Zeuge. Schon gut. Unterschreiben noch. So. Schluss. Fort mit dir. Du hast uns lange genug an der Nase rumgeführt. Tagelang im Kreis rumsegeln. Wie die Blöden. Schluss. Aus. Weg. Halbwachs. Das reicht. Das brauchst du doch hier nicht. Du schweigst. Das wird durchgezogen. Wo sollen wir dich? Schwein bloß verstauen! Schmeißen wir sie in den Mastkäfig? Da. Sie können abtragen. Warum fallen eigentlich die Orchesterproben aus die letzten Tage? Wir sind auf der Handelsroute. Es kann jeden Moment soweit sein. Was hat das mit der Musik zu tun? Sie wissen ganz genau, was es damit zu tun hat. Keine Zeit. Danke, dass Sie meine Mahlzeiten trotzdem immer so liebevoll anrichten. Das macht Kafflisch. Ich meine, wie Sie meinen Tisch decken. Wie Sie das alles anordnen. Sehr anmutig. Funktional. Auf dem Tisch ist nicht viel Platz. Selkirk, ich bin nun wirklich kein Gegenstand mehr, an dem Sie sich aufreiben müssen. Ich sitze im Käfig, störe niemanden, esse, was Sie mir bringen. Lassen Sie sich wenigstens hier etwas gehen. Verzeihen Sie, ich bin unruhig. Ach, selbst Herr Selkirk wird nervös. Nicht wie Sie denken. Es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. So kalt. Man rechnet, plant, führt den Plan durch, fliegt wie ein abgeschossener Pfeil auf den Höhepunkt zu, absolviert ihn, kehrt wieder zurück, ruht aus. Etwas fehlt. Das macht mich unruhig. Warten Sie ab. Sie kennen ja den Höhepunkt noch gar nicht. Er interessiert mich nicht. Das macht mich so nervös. Morgen ist es voraussichtlich soweit. Sonst hätte ich mich verrechnet. Oder ich versteuert. Aber wir funktionieren. Jedes Mal dasselbe. Statt dass Sie leer essen, essen Sie weniger, wenn es so ist. Letztes Mal war es zu schwer, zu viel. Aber diesmal habe ich extra leicht und scharf gekocht, anregend. Und Sie schicken alles zurück. Selbst ist irgendwie schlechte Stimmung? Sollte ich vielleicht ein Fest ansetzen? Das ist immer derselbe. Nach dem Kafflisch kochen? Ist ja immer so, vom Kampf ist man reizbar. Nervös. Ich wollte das andeuten. Vielleicht ist das eine gute Idee. Wenn man ein Haus baut, da gibt's ein Richtfest. So was meinst du? Warum bist du eigentlich nicht Bauaufseher geworden? Glaser, frag Selkirk, ob er Musik machen will heute Abend. Grobian, ui. Banausen. Euch soll der Affe lausen. Ich mache jetzt Pausen. Arthur, du sagst selber, dass es auch ohne dich geht. Wenn es dir nicht passt, kannst du selbstverständlich pausieren. Du weißt, dass ich dich schätze. Ich sag dir das im Guten. Wir fahren ziemlich lang zusammen. Merkwürdig. Man kommt sich keinen Zentimeter näher. Ach gut. Wir kennen ein paar Gewohnheiten voneinander. Wir gewöhnen uns Dinge an und halten daran fest. Damit die anderen uns wiedererkennen können. Schlafen Sie schon? Nein. Ich versuch's. Ob wir heute Abend spielen wollen? Die Zeit. Wir sind gereizt. Arthur und ich. Halbwachs schlägt ein Fest vor. Er soll die Außerordentlichkeit nicht auch noch bestimmen. Ich bin auch gereizt. Gehen Sie. Bitte lassen Sie mich hier etwas sitzen. Ich möchte bloß, sage nichts. Sie müssen mich auch nicht unterhalten. Übers Wasser schauen. Ein Schiff! Steuerbord! Ein Schiff! Schiff. Ein wunderbares Schiff. Drehen Sie ab oder nehmen Sie Position. Liegt absolut still. Regt sich nichts. Fantastisch. Wie? Leuchtende, bunte Farben. Und? Verzierung. Warte. So was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Über und über voll. Weiter. An die Tauen hängen unzählige Glöckchen. Das klingelte. Windhafen. Und? Oben. Hörst du? Ich sehe nichts. Hängen Monster um. So fremde Figuren. Ja. Und verspiegelt? Ach, deswegen. Ja, es glitzert. Dann ist es Lastadi, Edmal. Wer? Eine reiche Fürstin. Lebt seit Jahren auf dem Meer. Die kann man vergessen. Was wollt ihr von der? Das hat doch keinen Sinn. Das hat wirklich keinen Sinn. Das Schiff ist unbrauchbar. Ware hat sie keinen an Bord. Und Geld bestimmt auch nicht. Steckt alles ins Schiff. Arthur, wir müssen das Schiff entern. Die Leute brauchen einen Erfolg. Ich beschwöre dich, red ihn nicht ein. Das hat keinen Sinn. Wir werden mindestens Schmuck holen. Ich brauche jetzt einen Kampf. Das ist wichtig in dieser Situation. Von mir aus. Aber macht's nie kaputt. Kogge, du übernimmst das Ruder. Lass dir von Arthur beschreiben, wie wir rangehen. Führe es ganz genau aus. Wir haben unseren Stil. Den sind wir gewöhnt. Schaut euch die an. Ich hole Julius raus. Das begeistert die bestimmt auch. Die geht ja seitwärts. Und scheint uns nach wie vor nicht zu sehen. Sie schlägt sich mit der Messerspitze auf die Finger. Bereit machen zum Entern! Da gibt's nichts zu entern. Die sieht uns ja gar nicht. Da können wir ja mit dem Ruderboot rüberfahren und sie holen. Verkehrt. Sie sind doch zum Entern hier. Sagen Sie immer. Also entern Sie! Na, Zwerglein, nun hast du doch noch recht gekriegt. Und siehst du, jetzt, was sie mit den Beinen macht, und eben hat sie mit den Armen, so, als ob sie in einen Mantel schlüpfe, so. Wer hat dich rausgelassen? Glaser. Nicht so was gut. Aber ich treffe die Entscheidungen, oder? Sicher. Schieß mal in die Luft, damit sie uns bemerkt. Jungs, ich habe gedacht, ich schieß mal in die Luft, damit sie uns bemerkt. Haltet euch bereit. Jetzt. Jetzt guckt sie her. Eine absolute Dame. Verzeihen Sie, meine Herren, diese überstürzte und ungewöhnliche Ankunft. Doch wollte ich Sie nicht warten lassen. Es ist mir entsetzlich peinlich, zu peinlich, dass ich Ihr Schiff nicht nahen sah. Es ist meiner groben Unaufmerksamkeit zuzuschreiben. Früh morgens bin ich jeweils etwas abwesend. Es ist nicht meine Art, Gäste warten zu lassen. Darf ich Sie zum Frühstück auf mein Schiff bitten? Ist die rüber geflogen? Das gibt es nicht. Maui, sie ist geflogen. Darf ich mich vorstellen? Tristana Núñez. Ich gehe gewiss richtig in der Annahme, dass ich mich Fürstin Lastadi et Mal gegenüber sehe. Ich habe viel von Ihnen gehört. Tun Sie mir die Ehre an, die Fürstin wegzulassen. Was über Sie berichtet wird, ist Staub im Vergleich zu dem, was Sie sind. Doch muss ich mich entschuldigen. Sie sehen in mir eine entrechtete und machtlose, gleichsam Rentnerin vor sich. Ihrer würdig ist zwar niemand unter uns, doch dem Rang nach sollten Sie sich an Herrn Hallwachs wenden. Das Wort Rentnerin im Zusammenhang mit Ihnen schmerzt. Ich bitte Sie, es nicht als Unverschämtheit aufzufassen, wenn ich Sie mit einer taufrischen Mohnblume in der Morgensonne zu vergleichen war. Ich habe die Ehre, Herr Hallwachs, auch von Ihnen wurde mir berichtet. So eine können wir uns nicht leisten. Was meinst du, Glaser? Soll ich sie in den Mastkäfig schmeißen lassen? Sie sind eine reiche Frau, ich grüße Sie. Die Kratzfüße leisten mir leider noch ein Loch mit 7 Siegeln. Heißt es so? Einen guten Morgen kann ich Ihnen nicht wünschen, ohne der Verlogenheit bezichtigt zu werden, da wir im Begriff sind, sie zu entern. Was für Sie kein guter Morgen sein wird. Sie haben sicher Wichtigeres zu tun, als sich mit meiner Wenigkeit zu unterhalten, weshalb ich Sie nicht länger aufhalten möchte. Verehrungswürdige, Ich hoffe, keinen wunden Punkt anzusprechen, wenn ich Sie bitte, mich Herrn Azor vorzustellen, dessen Bekanntschaft zu machen ich mir nach der Ihren sehnlichst herbei wünsche. Darf ich Ihnen erst Hornigold Glaser vorstellen? Es ist schwierig, sich zu entscheiden, ob einem die linke oder die rechte Augenbraue die liebere ist. Ebenso hilflos stehe ich vor der Frage, ob ich Sie, Herrn Azor, oder Herrn Azor Ihnen vorziehen soll. Nehmen Sie meine Erkundigung nach ihm nicht als Brüskierung. Ich bewundere Ihr Geschick, Ihre Geschicke. Danke. Wenn Sie nicht einen so ernsthaften Eindruck machten, müsste ich Sie für eine Schmeichlerin halten. Arut Kaflisch. Ohne Sie wäre mir Tristana Nunez Schiff immer kalt und herzlos vorgekommen. Ich freue mich sehr. Ihr Reden klingt wie Schwalbengezirp über die öde Wüste oder ein Kamel unter ihm. Ein Kamel. Dieser Edelstein. Sascha Selkirk. Verzeihen Sie einer Unwissenden, von Ihnen dürfte ich noch nicht erfahren. Es ist dies wohl meiner abgeschiedenen Lebensweise zuzuschreiben. Obwohl Sie verschnörkelt und lang sprechen, langweilen Sie mich nicht, Frau. Ich beglückwünsche Sie, Tristana Nunez, zu diesem jungen Mann. Mir würde er schlaflose Nächte bereiten. Herr Selkirk, ich müsste mir versagen, Sie zu mir an Bord zu holen. Lassen Sie mich als Zeichen meiner Blendung Ihre Hand küssen. Sie können fliegen. Folgen Sie mir bitte. Dass ich nur noch Tristana Nunez bin, ohne das Beiwort die Blutige und alle tausend anderen Namen, die man mir gab, ohne Schiff, ohne Macht, dass ich übernächtigt bin, das hat mit diesem jungen Mann zu tun. Sie beeindrucken mich durch Ihre Kühnheit, einen Sascha Selkirk an Bord zu nehmen. Die Entscheidung für ihn ist ein weiterer Beweis Ihrer Größe. Sie wussten, dass er Sie angehen wird. Sage den Azor, sie ist eine unangenehme Schmeichlerin. So richtig alte Schule. Das zieht natürlich bei denen davon. Ziemlich schmierig. So haben sie es immer gemacht, ihre Herrschaften. Azor, ich möchte dich der Fürstin Lastadi et Mal vorstellen. Azor? Sie können nicht ahnen, was dieser Augenblick für mich bedeutet. Nur so weit, Sie sind der Grund, weswegen ich mein Leben auf dem Meer friste. Ihr Anblick übertrifft, was ich mir in den kühnsten Träumen vorzustellen vermochte. Verklären Sie mich nicht. Ich bin überlebt. Hier, Herr Kogge, das ist der Mann, an den Sie sich wenden müssen. Genau Ihre Überflüssigkeit ist es, wovon ich spreche. Sie ist es, die ich verehre und mir erträume. Frau Edmal, damit ist es auch nie weit her. Meine Flüssigkeit oder Verdünnung oder was auch immer ist in einem ziemlich frühen Stadium erstarrt. Ich komme nicht weiter. Ich möchte Sie nicht schon bei der ersten Begegnung in Beschlag nehmen, Ihnen womöglich als zudringlich erscheinen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und freue mich auf eine Fortsetzung. Junger Mann, ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Lehrer und Sie, Herr Azor, ebenso zu Ihrem Schüler, der mir einen äußerst verständigen Eindruck macht. Herr Kogge, ich kannte Ihren Namen nicht, doch wird es mir leicht sein, ihn im besten Andenken zu bewahren. Sie verdienen einen solchen Lehrer. Oh, wie heißt die? Darf ich meine Einladung wiederholen, Sie alle als meine Gäste bei mir bewirten zu dürfen? Wir haben gefrühstückt, danke. Ich muss Sie im Gegenteil bitten, vorläufig in jenem Behältnis Platz zu nehmen, bis ich geklärt habe, was weiter geschehen soll. Frau Nunez wird Ihnen Gesellschaft leisten. Kogge, begleite die beiden in den Mastkäfig. Das Schiff nehmen wir ins Tau. Sie können fliegen. Sie sind ein starrsinniger, doch anmutiger Träumer. Wenn ich sie anschaue, sehne ich mich nicht einmal danach, fliegen zu können. Haben diese Übungen dazugehört, die Sie davor gemacht haben? Ich möchte nicht unhöflich sein, indem ich nicht antworte. Die Übungen, wie sie es nennen, sind eine Albernheit, worüber ich nicht reden mag. Kein Grund, mich derart kalt zu mustern. Ich enthalte Ihnen nichts vor, was Ihnen dienlich sein könnte. Selkirk erwartet von uns allen das, was wir nicht kennen. Er nimmt uns sehr übel, dass wir es ihm vorenthalten. Wir möchten uns ihm alle ganz geben. Doch das ist ihm zu wenig. Ich werde Sie beobachten. Sie beschämen mich. Ich fürchte, ich bin sogar errötet. Ich wurde nie von so schönen Augen so genau gemustert. Vergiss das sofort, Kogge. Sie wird sehr bald vom Schiff kommen. Sie ist eine Geisel, mir nicht. Sie soll sehr einnehmend sein. Anerzogene Schönheit. Nichts Ursprüngliches. Kunst. Du scheinst als Einziger einen so klaren Blick zu bewahren. Kannst Glaser fragen. Sie ist schöner, als ein Meer sein kann. Oh, Kaffisch! Lass endlich diese billigen Matrosenschnörkel. Ganz einfach und klar. Ach, wir zerschellen an uns. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Zersplittern am Traum. Da, da, da, da, da, da. Wir sind nicht auf der großen Freiheit hier. Da ist Himmel und Meer und Schloss. Und du kannst auch noch viel entschiedener sein, Glaser. Ist zwar korrekt, aber akademisch. Nochmal. Ach, wir zerschellen uns, zerbersten, zersplittern im Traum, halten uns nieder. Hat er bloß. Seit die Fürstin an Bord ist, wird er unerträglich. Als ob ihn etwas zerfrisst. Es ist doch keine Musik mehr. Pa-pa-pa. Wie eine Nähmaschine. Am Anfang war es so schön. Mich in meiner Kindheit ziemlich viel mit Musik auseinandersetzen. Das gehört zu meiner Erziehung. Sie wollen zu viel, Selkirk. Das Einzige, was ich begriffen habe von Musik. Lassen Sie ihn. Bestimmt könnten Sie ihm eine Menge beibringen, aber er lässt niemanden an. Ich kann selber antworten. Ich weiß. Ich wollte Sie schonen. Ich brauche keine Schonung. Jeder schon hier jeden. Vor allem jeder sich selbst. Es ist das eine Auseinandersetzung, sich hier einsperren zu lassen und Feinsinnigkeiten auszutauschen. Die Suppe löffeln, die ich bringe, und die Welt an allem schuld sein lassen. Sie könnten beide so viel und sitzen im Käfig wie zwei Dohlen. Oder Nachtigall. Und wenn man euch die Augen aussticht, singt ihr bis zur Ermattung, bis zum Tod. Weil ihr denkt, der Morgen sei noch nicht angebrochen. Ihr lasst euch auf alles ein, wie es ist. Dabei ist es so, weil wir es nicht ändern. Wenn Sie sind, was Sie scheinen, dann würde ich noch ein Leben probieren. Sie leben ja. Sie auch, Selke. Vergessen Sie das nicht. Sie denken, Leben tun wir sowieso und wollen mehr. Halten zu Gnaden? Mir scheint, das ist Quatsch. Und noch ein Trillerchen. Und noch eins. Halten zu Gnaden. Halten zu Gnaden. Herr Selkirk, Sie leben nicht. Was tue ich denn? Kleben oder was? Warum kann die fliegen? Warum kann die fliegen? Ich befreie sie. Korke, lass uns schlafen, bitte. Wir brauchen deine Freiheit nicht. Ich spreche nicht zu Ihnen. Aber ich zu dir. Gute Nacht. Wollen Sie raus? Nein. Ich trage Sie auf meinen Händen. Ich blase Ihnen Rauchringe um die nackten Füße. Ich bin Ihr Stuhl, Ihr Bett. Sie können auf mir übers Meer gleiten. Ich gehe nicht unter. Sie sind sehr lieb, aber ich möchte im Moment nur schlafen. Darf ich Ihr Haar anfassen? Und morgen. Darf ich Ihnen beim Schlafen zusehen? Was suchst du hier, Klotz? Schau übers Meer, das reicht für dich. Dich fasse ich gar nicht erst an, Sau. Oh, es ist apart, dass ihr euch um uns schlagen wollt. Doch scheint mir, wir verdienen mehr als plumpe Bluthunde. Sie enttäuschen mich. Selkirk. Korke, stecken Sie das Messer weg. Ihr Verhalten ist mir beinahe peinlich. Ich fühle mich verhöhnt. Nehmen Sie Ihre Augen von mir. Ich habe ein Anrecht auf unbehelligte Nachtruhe. Ich war auf dem Weg ins Bett. Er vielleicht nicht. Verschwinde, Kogge. Wir können in der Tat sehr viel. Die Möglichkeiten sind beinahe unbeschränkt. Legt sich über uns ein Trübsinn. Ein Schleier. Ein Dunst. Und das Atmen fällt schwerer und schwerer. Komplizierten Umwegen über verdrehte Kunstfertigkeiten versuchen wir Luft zu kriegen. Und schon nur zu hören, was ist. Jetzt zum Beispiel. Nicht einmal das können wir. Wenn ich nur hören könnte. Einfach hören. Dann hören Sie doch. Der Wind hat gedreht. Es gibt Sturm. Nehmen Sie das Tablett bitte wieder mit. Wir brauchen kein Frühstück. Die Fürstin ist unpässlich. Ist was? Wer? Haben Sie... Warum? Alles voll Blut. Tot? Warum macht ihr das? Euch davon, jeder, wegsterben. Was für ein unseliger, hirnloser. Und ich soll leben. Halvax, komm mal her. Warst du das? Oh, ist sie tot? Das ist ungünstig. Oh, die war zwar gefährlich, oder? Aber nicht so. Nicht auf diese Weise. Zu dumm. Ungünstig. Ungeschickt. Haben es die anderen schon gesehen? Einerseits. Erleichterung. Nicht wahr? Ein Stein vom Herzen. Aber ungeschickt. Sehr. Hacke! Hacke! Ja? Komm schon! Haben Sie es bemerkt, wie es getan hat? Oder war es der Kirk? Muss untersucht werden. Oder sie? Nee. Hacke, wirft das über Bord. Die ist tot. Wie? Einfach weg? Aber was ist denn? Mach schon! Zu dumm. Ein Ersatz Erleichterung. Endlich. Andererseits, so nicht. Warum hast du das getan? Halvax! Kogge, wird's bald. Halvax? Kogge! Du warst ja drin. Du würdest mich kommen hören, also. Hast du es getan? Nicht dumm. Nur zu plump. Das Lösegeld? Bist du so klein, dass du das nötig hattest? Arthur! Glaser! Das muss gleich öffentlich gemacht werden. Durchsichtig. Zu dumm. Die Fürstin hat sich heute Nacht erstochen. Das Lösegeld entfällt leider. Wir werden wohl am besten auf der Route bleiben und eine zweite Prise machen. Sie hat zwar seltsame Exerzitien gemacht, gewiss. Es ist sogar möglich, dass sie selbst diese Bewegung beherrschte. Trotzdem ist es erstaunlich, dass sie sich in den Rücken gestochen hat. Du täuscht dich. Es ist wohl der Schock. Sie hat sich ganz normal in die Brust gestochen. Was leider nicht mehr zu prüfen ist, nehme ich an. Die Verwesung in diesem Klima. Man hat sie über Bord geschmissen. Vorbeugen. Ich muss es Selkirk sagen. Er weiß es bereits. Er glaubt, wir sterben zu seiner Beleidigung. Nun jetzt! Ich vertrag diese Art schillernder Bemerkungen nicht! Jetzt nicht! Ich meine es ernst. Er fühlte sich verhöhnt. Es kommt Sturm auf! Wir müssen uns vorbereiten! Schrecklich missverstehen. Ich suchte lang. Ich finde kein anderes Wort, dass die Stimme so trocken klingt. So verrückt. Ich liebe sie. Es geht nicht um Wort. Ich kann nicht mehr rechnen. Ich habe Sehnsucht, neben ihnen zu sitzen. Immer das Gleiche. Das Gleiche, das Gleiche. Ich dir Gesicht. Ja. Ihr Schenkel. Ihre Hände! Nicht! Nicht kappen! Das Tau nicht kappen! Schenkjak, haben Sie das Tau gekappt? Das ist eine Ungeheuerlichkeit! Der Schenkjak sticht Geiseln ab! Der Schenkjak kappt Taue! Millionenverluste! Herr Schenkjak ist verstimmt. Wir können unser Mast aufhängen, können über Bord springen. Yeah! Selkirk, schweig! Herr Selkirk ist erbost! Er zürnt uns! Das wird doch flink um! Herr Selkirk nimmt es uns übel! Ach, die Fische beißen nicht! Wir sind schon! Der Herr Sänger hat eine Verkühlung! Hallwachs sind die Viren! Ich werde sie einfach mal 2 Stunden lang im Wasser nachschleppen lassen, dann wissen sie wenigstens, woher ihr schnupfen könnt. Werde sie 24 Stunden in die Sonne legen, nackt, dann wissen sie wenigstens, warum sie so rot sind. Sehr gut. Ich habe ihnen etwas gekocht. Man stirbt nicht an gebrochenem Herzen. Das konnten vielleicht Dienstmädchen, aber die gibt's nicht mehr. Bitte, essen Sie. Die Fürstin hat nicht mehr gewusst. Die gibt es gar nicht, hat es nie gegeben. Und das hier? Sicher, sicher. Blödsinn, Verwaschener. Selke, lieber, bitte, essen Sie. Ich glaube, es ist gut. Ich habe mir früher oft gekocht. Wenn es zu süß ist, tut es mir leid. Ich habe es dann nicht mehr gemacht. Sie sind zu lang sich allein. Zu viel. Man wird da anders. Überrascht sich selber. Ich verstehe, dass sie von ihr gefesselt waren. Sie war eine Scharlatanin. Sie war schön. Können Sie nicht schweigen? Sie glauben, es muss eine Fürstin sein. Aber sie können den Menschen nichts abgewinnen. Allgemein. Und erhoffen sich die Lösung von einer Prinzessin. Eine Frau bin ich selber. Ich brauche keine zur Erlösung. Machen Sie nicht so dumme, schnoddrige Witze. Hohn steht Ihnen schlecht. Duften Sie so? Ich bemerke es erst jetzt. Verzeihung. Das bin ich. Wenn man so lange... Ich hatte heute früh plötzlich das Verlangen, mich gründlich zu waschen. Plötzlich. Jetzt kann es sein, dass ich... Man verliert etwas den Maßstab. Darf ich? Ja. Pünderbrei. Vielen Dank, Kinderbrei, herrlich. Pampen. Sie sind sehr lieb. Sie sind heiß. Ihre Lippen ganz trocken. Nicht. Lassen Sie. Ich möchte nur Ihren Bauch anfassen. Schneeweiß. Bitte. Die Haut. Nicht. Die Haut unter Ihren Armen. Dünne. Zarte. Bleiche Haut. Wie ein Mädchen. Zitter. Weich und warm. Lieber Glaser. Aber ich lieb dich nicht. Ach, wir zerschellen an uns. Zerbersten. Zersplittern am Traum. Halten uns nieder. Im Wunsch, Sehnen. kein Leben. Nach Selkirks kurzen, ernsthaften Versuchen im Freibeutermilieu erhängt sich Anna an einem Mast. Sie baumelt in Frauenkleidern. Glaser sitzt inmitten seiner vernachlässigten Navigationsinstrumente und übt unablässig seinen Part aus der Komposition »Ach, wir zerschellen an uns«. Wer weiß, wo er ist, kann planen. Mann, Frau, das muss man erst klären. Vor dem Ruder sitzt Kogge. Er beobachtet, studiert die unkontrollierten Bewegungen des Rades. Eigenartig. Ich komme nicht dahinter. Kafflisch hält sich unten in der Küche auf. Er kocht hingebungsvoll die ausgefeinsten Spezialitäten und kippt die Resultate achtlos zur Luke raus. Man ist doch so frei, ihr. Man bringt Gäste um, man schneidet Seile durch, man isst nur, wenn man Lust hat. Man erfindet neue Musik. Da ist eben auch freie Küche. Nunez promeniert mit Arzer über Deck. Hin und her, immer über den Pumpenschlauch. Jedes Mal, wenn sie den Schlauch passieren, macht sie Arzer vorher darauf aufmerksam. Vorsicht, Schlauch. Vorsicht, Schlauch. Vorsicht, Schlauch. Vorsicht, Schlauch. Das Schiff ist in schlechtem Zustand. Es lässt Wasser rein. Halwachs pumpt verbissen. Wir holen langsam auf! Wir holen langsam auf! Ohne Halwachs wären wir längst ertrunken. Ohne Halwachs hätten wir längst was Neues angefangen. Deine Schlüsse sind immer eins weiter. Stimmt. Schade, dass du nicht mehr mit Selke geredet hast. Sie ließ es nicht zu, stemmte sich gegen alles. Sie hat um sich geschlagen und ist ertrunken. Ich spiele den toten Mann und ertrinke. Vielleicht später. Alles vorbereitet zum Entern! Kogge, du kennst das Manöver. Führst genau aus. Es ist todsicher. Glaser hat diesmal keinen Brander. Wir wollen das Schiff möglichst umkursieren. Selkirk kann auch an Bord. Arthur, du übernimmst, sobald wir dran sind, und bleibst dran. Kogge mit Kafflisch, Glaser mit mir und nicht allein. Den Captain möglichst lebendig. Sobald wir soweit sind, holt Kogge Arthur rüber und wir kacken die Taule. Oh, war ein bisschen harzig diesmal, aber jetzt haben wir gehabt. Ich denke. Die Gedanken. Auf über dem Meer, auf staubigem Strand, die Augen suchen, die Flüsse sind schwer. Meinen Schlaf nicht mehr. Ich denke. Hallo. Brut von Matthias Tschocke. Ein Radiostück für Schauspieler, Musik und Geräusche. Kapitänin Tristana Nunez, Susanne Weckele. Matrose Sascha Selkirk, Elisabeth Romano. Fürstin Lastadi Etmal, Natascha Bub. Steuermann Azor, Uwe Preuß. Koch, Arut Kaflisch, Jens Wachholz. Navigator Horni Goldglaser, Hans-Georg Weidmann. Offizier Halwachs, Steffen Münster. Rudergast Kogge, Steffen Wink. Dichter Julius Lob, Arne Rehbein. Musik Klaus Bulert. Gesang Max Rabe. Orchestermusiker Nella und Stefan Jezierski und Klaus Bulert. Regieassistenz Ulrike Brinkmann und Maria Franziska Schüller. Schnitt Susanne Baltes. Ton Klaus Krüger. Regie Jörg Jannings. Eine Produktion des RIAS Berlin mit der Hochschule der Künste Berlin Fachbereich Darstellende Kunst.